WDR 5. Neugier genügt. Ich bin der Märchenerzähler in deinem Kopf. Nenne mich Meda. Und nun sei ganz still, Toffmacher Tisian, ganz still. Denn es dauert nicht mehr lange. Bald ist es soweit. Und dann, wenn deine Lichter allmählich ausgehen, werde ich dir ein Märchen erzählen. Was für ein Märchen, Meda? Das Märchen vom letzten Gedanken. Das Buch heißt Das Märchen vom letzten Gedanken. Letzter Gedanke ist ja nur eine Sekunde höchstens, aber da wird in dieser Sekunde eine ganze Geschichte erzählt, und zwar 500 Seiten, das ist ein dickes Buch. Und da wird nicht nur die Geschichte seiner Familie erzählt und seiner Eltern, sondern auch die Geschichte des Ersten Weltkrieges und die Geschichte der Türkei und der Armenier und warum es zu diesem Völkermord kam. Der letzte Gedanke hatte sich versteckt, um mit dem letzten Angstschrei ins Freie zu segeln, durch deinen sperrweit aufgerissenen Mund. Wohin? Meda. Nach Hayastan. Das ganze Buch ist in Dialogform geschrieben. Das heißt, es ist ein Gespräch zwischen dem letzten Gedanken und einer Märchenstimme in seinem Kopf. Und die beiden unterhalten sich und erzählen sich dann gegenseitig die Geschichte. Und das ist eine Geschichte, die im Kopf stattfindet. Nach Hayastan also. Ja, Toffmacher Tisian. Ins Land meiner Vorfahren? Das Lande am Fuße des Berges Ararat? Wo die Sonnenblumen bis in den Himmel wachsen? Wo man Bulgur mit Honig anrührt und Milch in den Ziegenhäuten geschüttelt wird? Wo die Maulbeeren auf den Dachgärten trocknen? Wo die Wassermelonen runder und größer und saftiger sind als der fetteste Weiberarsch? Dorthin. Wohin sonst, Tovma? 1915, da ist ein Massaker in der Türkei, auf einer Landstraße. Da werden Frauen und Kinder niedergemetzelt von den Türken. Und da ist ein kleines Kind, das gerade geboren ist, das überlebt. Eine Türkin hat dich damals gefunden, auf der Landstraße. Und sie hat dich mitgenommen. Und sie hat dich gestillt und in den Schlaf geschaukelt. Und sie hat dir viele Wiegenlieder gesungen. Armenische Wiegenlieder? Nein, türkische. Sind die so zärtlich wie die armenischen? Sie sind genauso zärtlich. Fast 60 Jahre lang, so erzählte dieser Toffmacher Tisian, habe er Spuren gesucht. Und er würde immer weiter suchen. Denn er, so sagte er, wäre ein Waisenkind. Eines, das während des Massakers von 1915 auf einer Landstraße geboren worden sei. Er würde immer weiter suchen, so lange, bis er wieder eine Geschichte hätte. Und stückweise wird die Geschichte dann immer klarer. Und am Ende seines Lebens, als er selber schon sehr alt ist und stirbt, also mit dem letzten Gedanken wird die Geschichte plötzlich ganz klar. Zwanzig Jahre lang hat der Autor Edgar Hilsenrath die armenischen Quellen studiert. In San Francisco oder der Berliner Staatsbibliothek, wo er herausfand, dass kein Land in das Schicksal der Armenier so verstrickt war wie das Deutsche Kaiserreich. Ausgangspunkt seiner Recherchen war Franz Werfels berühmter Roman »Die 40 Tage des Mussadag«, ebenfalls verfasst von einem jüdischen Autor, 1933, im Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Ich habe etwas ganz anderes gemacht als der Franz Werfel. Ich habe diesen ganzen Völkermord in der Türkei in Märchenform gebracht. Wird so wie ein orientalisches Märchen erzählt. Nein, es ist kein türkisches Märchen. Und es fängt auch nicht so an, wie alle türkischen Märchen anfangen. Bir varmış, bir yokmuş, bir varmış. Es war einmal einer, es war einmal keiner, es war einmal. 18 Jahre vergingen seit der ersten Entwurfsidee für das Werk im Jahre 1970. Am Ende hat Hilsenrath seinen über 500-seitigen Roman binnen eines einzigen Jahres niedergeschrieben. Nach seinem Erscheinen 1989 verglich Alexander von Bormann in der Neuen Zürcher Zeitung den Roman ebenfalls mit Franz Werfels Die 40 Tage. Doch findet er Hilsenraths Roman dem Werfels bedeutsam überlegen, denn er ist historischer und poetischer zugleich. Es war einmal ein letzter Gedanke. Der konnte in alle Richtungen der Zeit fliegen, auch in die Zukunft und in die Vergangenheit, denn er war unsterblich. Als nun der letzte Gedanke mit dem letzten Erwartungsschrei durch den sperrweit aufgerissenen Mund des Sterbenden flog, da sagte er zu sich: Bevor du in die Zukunft fliegst, solltest du erstmal einen Abstecher nach Bakir machen, jener großen türkischen Stadt, wo deine Eltern auf dich warten. In seinen Büchern Nacht und Der Nazi und der Friseur verlieh Hilsenrath seinen eigenen jahrelangen Verfolgungserfahrungen unter den Nationalsozialisten Ausdruck. Doch hat er das Märchen vom letzten Gedanken auch selbst immer wieder als sein bestes, poetischstes Buch bezeichnet. Und so trug es sich zu. Der letzte Gedanke flog zurück in die Zeit und landete im Kriegsjahr 1915 an einem Frühlingstag auf der Kuppel des einen Stadttors, des östlichen, das da heißt Bab i Serdet, das Tor der Glückseligkeit. Beim Schreiben soll Hilsenrath phasenweise vollkommen absorbiert, wie in Trance gewesen sein. Als lebe er buchstäblich mit seinen Figuren in Armenien, als erlebe er ihr Leid als Wiederholung seines eigenen Leidens. Während ich es schrieb, fühlte ich mich als Armenier. Hilsenrath ist nicht bloß ein Spezialist für versunkene Welten osteuropäischer Städte und ostanatolischer Dörfer. In seinem Märchen erweist er sich als ein Autor, der regelrecht zaubern, eine Welt in ihrer ganzen Detailfülle und Treue wieder hervorzaubern kann. Wo bist du, Meda? Ich bin bei dir, sagte der Märchenerzähler. Ich habe aber keinen Körper. Das macht nichts. Wo sitzt du? Ich sitze in dir. Sag mir, wo ich bin, Meda. Du sitzt auf dem Tor Bab i Serdet, dem Tor der Glückseligkeit. Viele Leser in Armenien, aber auch aus der armenischen Diaspora weltweit, zeigten sich durch die Lektüre von Hilsenraths Meisterwerk zutiefst erschüttert. Anfang Oktober 2001 erhielt Hilsenrath durch das Außenministerium der Republik Armenien eine Einladung. Am Flughafen von Jerewan empfing man ihn mit Blumen. Der Dichter erhielt für sein Werk den Nationalpreis für Literatur aus der Hand des Präsidenten und stattete auch der Schwalbenfestung Cizernakabert einen Besuch ab, der zentralen nationalen Gedenkstätte des Völkermords. Dann verstehe ich aber nicht, warum gerade unter diesem Tor drei Armenier hängen. Ihre Münder sind weit aufgerissen, als steckte der letzte Angstschrei noch zwischen den Zähnen. Sie baumeln an einem langen Strick, bewegen sich leise im Abendwind und starren geradeaus. Es sind Landesverräter. Stimmt das auch? Die Türken behaupten es. Ist mein Vater unter diesen drei toten Armeniern? Nein, der ist nicht darunter. Führst du mich jetzt zu meinem Vater und meiner Mutter? Noch nicht, sagte der Meda. Warte noch ein bisschen. Das Märchen vom letzten Gedanken besteht aus drei sehr unterschiedlichen Teilen. Der erste Teil erzählt die Vorgeschichte des Völkermords an den Armeniern. Der zweite Teil beschwört armenisches Leben in Anatolien vor 100 Jahren. Was siehst du? Ich sehe all diese Türken auf dem großen Basar, die gerade ihre Stände abbrechen. Das sind keine Türken, sagte der Meda. Es sind armenische Händler. Sie wohnen seit Jahrhunderten mit den Türken im selben Land. Und oft kann man sie kaum von den Türken unterscheiden. Du siehst, die meisten Männer tragen den roten Fez und ihre weiten Pluderhosen sind an den Knöcheln zugeschnürt. Manche stolzieren auch in westlicher Kleidung herum, genau wie die neue Generation der Jungtürken. Ihre struppigen Schnurrbärte flößen den Weibern Furcht ein und sind nicht weniger ansehnlich als die der Türken und Bergkurden. Sie rauchen dieselben Zigarren oder Pfeifen. Die Herren sitzen auf einem kostbaren Teppich. Jeder hat ein Kissen unter dem Hintern, bunt gestickt, mit Gänsefedern gefüttert. Sie haben die Beine überkreuzt, trinken süßen Kaffee aus winzigen Kupfertassen und rauchen ihren Tschibuk. Ich werde diesem Vartan Khatisian morgen in aller Frühe den Kopf abschlagen lassen, sagt der Müdir. Und den Kopf werde ich eigenhändig aufspießen und auf die Festungsmauer setzen. An welcher Stelle? Fragt der Mutasarev. Am Tor der Glückseligkeit, sagt der Müdir. Schräg links über den Köpfen der drei Armenier, die ich gestern aufhängen ließ. Das würde ich an ihrer Stelle nicht tun, sagt jetzt der fettleibige Wali. Und er macht eine müde Handbewegung. Dieser Vartan Khatisian hat nämlich noch eine Menge auszusagen. Der Wali macht wieder eine müde Handbewegung. Er sagt, Efendiler, ich hab mal versucht, einem Toten ein Geständnis zu entlocken, aber der war stummer als ein Fisch aus dem Wahnsee. Nicht mal ich, der Wali von Bakir, konnte irgendetwas aus ihm herauspressen. Die Herren schweigen jetzt, schlürfen den süßen Kaffee und rauchen. Im letzten Teil des Romans führt der Märchenerzähler Meda den letzten Gedanken Thomas entlang der Lebensspuren seines Vaters aus dem kleinen idyllischen Bergdorf bis in die Hinterzimmer der türkischen Machthaber. Jetzt, nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs, während das Osmanische Reich verfällt und die Jungtürken ihren sogenannten nationalen Befreiungskrieg führen, kommt es zur systematischen Ausrottung der Armenier. Hilsenrath berichtet von Aged, dem Völkermord an den Armeniern, im schonungslosen Realismus seines Romans Nacht und manchmal im grotesken, rabenschwarzen Ton seines Romans Der Nazi und der Friseur, der in Deutschland jahrelang keinen Verleger fand. Und dann werden wir den sich ausbreitenden Aufstand, den es nicht gibt, niederschlagen. Wir werden alle verdächtigen Männer erschießen müssen. Und da jeder, der ein Gewehr tragen könnte, verdächtig ist, lassen wir sie vorsichtshalber alle erschießen. So wird das türkische Vaterland in der Stunde der Not von Allah gerettet. Thomas findet seine Eltern. Er findet seinen Vater Vartan als Anführer einer angeblichen armenischen Weltverschwörung im Gefängnis. Er hört dessen Schreie in allen Tonlagen einer perversen Tonleiter, sieht seinen Vater kopfüber von der Gefängnisdecke baumeln, von seinen Folterern bis zur Bewusstlosigkeit gequält. Von wem ist hier die Rede? Von deinem Vater, mein Lämpchen, von deinem Vater. Wo ist mein Vater? Der ist im Gefängnis. Im Gefängnis, im Gefängnis. Wann bringst du mich zu ihm? Bald, mein Lämpchen, bald. Werden sie ihm den Kopf abschlagen? Das wird sich bald herausstellen. Thomas wird zum Augen- und Ohrenzeugen. Er fliegt den Transporten der Alten, der Frauen und Kinder hinterher. Es war ihm also bestimmt, Augenzeuge zu sein? Es war ihm bestimmt. Und das nennst du Glück? Ich nenne es Glück. Wie im Überflug eines Adlers sieht der letzte Gedanke die Todestrecks sich durch das Pontosgebirge schlängeln, durch die unwegsamen Bergpässe des Taurus, auf ihrem angeblichen Weg in die syrische Wüste. Und was werdet ihr mit den Frauen, Kindern und Greisen machen? Wir werden sie deportieren. Wohin? Nirgendwohin. Dass die Armenier zarte Füßchen hätten, hieß es unter den Türken Anatoliens, dass sie in Seidenstrümpfen einhergingen, dass sie zu reich sind, um barfuß zu gehen. Aber ihre Häuser werden noch stehen. Aber es werden andere darin wohnen. Die armenische Frage in Anatolien wird es also gar nicht mehr geben? So ist es. Weil es keine Armenier mehr geben wird? Richtig. Die Schuldigen dürfen hoffen. Jetzt werden die Deportierten immer wieder im Kreise getrieben, barfuß. So lange, bis sie keine Füße mehr haben. Bis zum Umfallen. Bis, dass eine sterbende Frau am Wegesrand niederkommt. Thomas' Mutter mit ihm. Ich habe mir 60 Jahre lang von Überlebenden des Massakers Geschichten erzählen lassen. Und aus den vielen Geschichten habe ich mir dann meine eigene zurechtgebastelt. Und so hatte ich dann eines Tages eine echte Familiengeschichte. Ich kannte meine Wurzeln. Ich hatte wieder einen Vater und eine Mutter und hatte viele Verwandte. Ich hatte auch einen Namen und eine Tradition. Edgar Hilsenrath wurde 1926 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Leipzig geboren. 1938 musste er mit seiner Mutter und dem Bruder zu den Großeltern in die Bukowina fliehen. 1941 wurde er in ein jüdisches Ghetto in der Ukraine deportiert. Er überlebte, kehrte in die Bukowina zurück und wanderte 1945 nach Palästina aus. Später ging er nach New York, wo er seine ersten literarischen Erfolge feierte. Seit 1975 lebt er in Berlin. Als Überlebender musste er erst seine eigene Sprachlosigkeit überwinden. Auch das Märchen vom letzten Gedanken ist eine erzählerische Annäherung an das Unerzählbare. Ein Anschreiben gegen das Vergessen, das ihm die Möglichkeit gab, Dinge von sich preiszugeben, die er im Namen der eigenen jüdischen Identität so vielleicht nicht hätte offenbaren können. Alle haben die Todeskolonnen gesehen und trotzdem wollen sie nichts begreifen. Sie glauben nicht, dass ihr imstande seid, ein ganzes Volk auszurotten. Sie wissen nicht, dass es nur der Vorgeschmack ist von dem, was sie wirklich erwartet. Du sprichst von der endgültigen Lösung? Davon spreche ich. Als im März 2014 in Konstanz eine Bühnenbearbeitung des Märchens vom letzten Gedanken wegen türkischer Demonstrationen nur unter Polizeischutz stattfinden kann, meldet sich der fast 90-jährige Edgar Hilsenrath nochmals öffentlich zu Wort. Es gibt keine Diskussion darüber. Es war ein Völkermord. Wer nach Beweisen dafür verlangt, mag Hilsenraths faktengesättigtes Märchen vom letzten Gedanken lesen. Einen Roman von fast 600 Seiten, lang und prall wie ein ganzes Leben, wie in einem einzigen Augenblick verflogen. Am Anfang stießen sich die deutschen Leser an der Form des Märchens. Kann man so etwas in Form eines Märchens erzählen? Und wirklich, klingt das Ende deutscher Märchen nicht irgendwie grausam? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute? Und die Stimme des Märchenerzählers in meinem Schädel wird leiser. Bald wird sie ganz erlöschen. Ich fliege zurück. Wohin? In die Lücken ihrer Geschichtsbücher. Es wird so manchen beunruhigen, wenn die letzten Gedanken der toten Armenier im Lande Hayastan flüstern. Das Flüstern der toten Armenier könnte über die Landesgrenze dringen und überall gehört werden? Das ist möglich. Doch armenische Märchen enden so. Drei Äpfel fallen vom Himmel. Ein Apfel für den, der die Geschichte erzählt. Ein Apfel für den, der der Geschichte zuhört. Und ein Apfel für den, der die Geschichte versteht. Oh. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.